Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu einer One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, nämlich der App Carbo für handschriftliche Notizen. Universal App, 7,99 € teuer oder auch günstig, je nachdem wie man das sieht. Versionsnummer 1.4 liegt vor. 44 MB groß, Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hatte bei 27 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,5 Sternen. Die App ist von den Machern, die unter anderem auch die Hydra-Kamera-App gemacht haben. Ich lese einmal was aus der Beschreibung vor. Carbo, je nachdem, lässt sie handschriftliche Notizen und Zeichnungen aufnehmen und organisieren. Mit Carbo erhält Kalligrafie endlich eine digitale zeitgemäße Umsetzung. Direkt auf ihrem iPad oder iPhone. Carbos einzigartige Technologie, pixelfrei, befreit ihre Aufzeichnung von visuellen Artefakten und behält dabei dennoch die volle optische Ausdrucksstärke ihrer Skizzen und Zeichnungen bei. Mit Carbo sammeln und organisieren sie Whiteboard-Zeichnungen, handschriftliche Skizzen und Notizen im Handumdrehen und spielend leicht. Carbo lässt sie dabei vollständig natürlich mit handelsüblichem Stift auf ganz normalem Papier schreiben. Für das natürlichste und beste Schreiberlebnis ohne unnötig digitale Ablenkung und Einengung. Verschlagworten Sie Ihre Notizen, um sie leichter wiederzufinden. Speichern Sie sie entweder lokal im Gerät oder geräteübergreifend in der iCloud bei Evernote oder in Ihrer Dropbox. Carbo hat für alles native Unterstützung parat. Ihre Notizen und Zeichnungen lassen sich natürlich aber auch jederzeit aus Carbo heraus exportieren, mittels einer Vielzahl verschiedenster Optionen. Zeigen Sie der Welt, wie kreativ Sie sind. Wichtigste Funktion: vielfältiger Import. Nehmen Sie direkt ein Bild auf, importieren Sie eines aus Ihrem Album oder wählen Sie ein Bild aus iCloud Drive aus. Modernste Bildverarbeitung. Bilder werden von Carbo bereinigt und in einem monochromen Verfahren als Notizen gespeichert. Dabei lässt sie die eigens dafür entwickelte Pixelfrei-Technologie so kreativ sein wie möglich. Bilder werden ohne Artefakte und mit maximaler Ausdrucksstärke gespeichert. Bearbeiten von Notizen. Notizen können beliebig angepasst werden. Bearbeiten Sie jedes Element hinsichtlich Größe, Position oder Sichtbarkeit. Machen Sie Linien nach Belieben dicker oder dünner. Anmerkungen. Fügen Sie Ihren Notizen beschreibenden Text hinzu. Diese Anmerkungen werden zusammen mit dem Bild gesichert und sind durchsuchbar. Verschlagworten Sie Ihre Notizen. Schlagworte werden dabei farbig hinterlegt und machen das Wiederfinden von Dokumenten ganz leicht. Notizen können nach Wahl lokal oder in der iCloud gesichert werden. Evernote, Dropbox und iCloud. Effiziente Speicherung. Carbos Notizen sind im Mittel 400 KB groß und damit bedeutend weniger speicherbelastend als herkömmliche Bilder mit ungefähr 3 MB pro JPEG-Bild. Vorlagenbasierte Exporte. Wählen Sie zwischen 7 verschiedenen wunderschönen Vorlagen und vielen Werkzeugen zum Anpassen Ihrer Notizen. Tafelkreidekombination, Blaupause, Papier mit verschiedenen Stifttypen. 1200 dpi Schwarz-Weiß-Export für qualitativ hochwertigste Export der Druckstufe. Viele Optionen zum Teilen. Twitter, Facebook, AirDrop, Mail, Nachrichten, iCloud Drive öffnen mit beliebiger dazu fähiger App. Diese App läuft sowohl auf iPhones als auch auf iPads. Jedes iPhone oder iPad mit zumindest einer 5-Megapixel-Kamera kann im Zusammenhang mit der App verwendet werden. So. iPad Pro wird unterstützt, ebenfalls Apple Pencil, iPhone 6S, 3D Touch Support, iPad Multitasking, auch noch irgendwie für Siri noch was und 3D Touch Shortcuts. Das Ganze macht einen wirklich ganz brauchbaren Eindruck, das muss ich mal sagen. Wenn man den Bedarf hat, handschriftliche Notizen zu machen. Ich könnte mir vorstellen, hätte ich eine iPad Pro, hätte ich einen Apple Pencil, dass ich durchaus die App nutzen würde, weil das Ganze wirklich sehr hübsch aussieht. auch mit dem ganzen Export und alles, was dazugehört, so mit dem Finger oder mit einem dieser anderen Stifte, die es so gibt, das zu machen, dafür habe ich tatsächlich keinen Bedarf. Trotzdem, ja, die App ist relativ teuer, 7,99, aber meiner Meinung nach den Preis auf jeden Fall wert. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.